Dass wir es uns heute mit der Zukunft schwer tun, schwerer als jemals vor dem, davon spricht nicht allein ein kassandrahaftes Philosophieren. Von der Dialektik der Aufklärung, welche uns die böse Kehrseite unseres humanen Strebens gezeigt hat, bis hin zur Antiquiertheit des Menschen, die uns unsere zunehmende Überflüssigkeit bescheinigt, entzieht uns der reflektierende Logos Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit. Kein Wunder, dass seit Jahrzehnten die Vergangenheit Hochkonjunktur hat. Nostalgie, vor kurzem noch abwertend gebraucht, gewinnt als Begriff Normalität und Wertfreiheit. Verknüpft mit einer kunterbunten Gegenständlichkeit erweist sie sich als ein Sedativ erster Ordnung gegenüber dem befürchteten Chaos und den schmerzlichen und sehr wahrscheinlich brutalen Versagungen der allgemein als düster gesehenen Zukunft. Ja, am liebsten möchten wir gar keine Zukunft mehr. Am wünschenswertesten wäre die Prolongation der Gegenwart bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Auch wenn der historische Augenblick bereits von Krisen gezeichnet und bedroht ist, er möge verweilen, weil er vermutlich schöner ist als alles, was danach kommt. Jeder Schritt in die Zeit hinein, das spürt man, führt auf immer unsicherer werdenden Grund, weil wir, wie gesagt, unserer selbst nicht mehr sicher und gewiss sind. Das beneiden und bewundern wir an unseren Ahnen, dass sie mit ihren Rollen identisch waren. Wir bekommen zwar auch von der Gesellschaft Masken und Rollen zugeteilt, aufgedrängt, andressiert, aber der Glauben an ihre prägende Kraft ist erloschen. Der Verhaltenskodex bildet nicht mehr die Grundlage unseres Umganges miteinander. Wir sind frei wie niemals zuvor, aber wir haben damit nicht die Freiheit für etwas erhalten, wir sind nur frei geworden von etwas, wie eben Konventionen und Traditionen, welche auch den Zweck hatten, dass man sich ihnen, die eigene Persönlichkeit bildend, widersetzte, sie überwand oder an ihnen zerbrach. Stattdessen sind wir, als sei die Befreiung wie der Wegfall von Stützen und Klammern gewesen, innerlich amorph geworden. Und kennzeichnend dafür ist der Schlachtruf unserer Ära, Everything goes. Freilich, durch solche Auflösungserscheinungen sind wir auch leichter handhabbar geworden. In der Megamaschine, zu denen die Gesellschaften wurden, sind solche diffusen Wesen wie wir problemlos benutzbar. Wir sind ja schon selig, ein Rädchen in der Maschinerie sein zu dürfen, denn Rädchen sein ist seelisch immer noch befriedigender als das Empfinden, man wäre nichts als Rohstoff für die unbeeinflussbaren Ereignisse. Wir stehen ohne Kenntnis unserer Person ziemlich ratlos und hilflos vor einer Zukunft, die wir uns selber eingebrockt haben, ohne von unserer Verantwortlichkeit überzeugt zu sein. Soweit das Resümee unserer momentanen Position, das kaum optimistisch klingt. Und wenn wir von Zukunft reden, müssen wir nicht ständig und nahezu ausschließlich auf die technischen Innovationen starren, auf die statistischen Hochrechnungen, auf die militärische Rüstung, auf die diversen ökologischen Katastrophen, weil wir bereits eine Ahnung von Zukunft erlangen, wenn wir uns selber im Spiegel betrachten. Denn in uns haben wir einen, auf den können wir nicht bauen, um ein Brecht-Zitat abzuwandeln. Wir sind nicht in der Lage, unser Tun in der Perspektive, also in seinen Folgen, zu erkennen. Wir reden anfänglich vom Fortschritt und beklagen wenig später ein Desaster. Insbesondere in Berlin hat sich diese Entwicklung gezeigt, welche darin bestand, die gegenständliche Vergangenheit, die überlieferten Bauten zu beseitigen und durch neue zu ersetzen. Diese Erneuerungssucht rührte daher wohl, dass man die keineswegs zu bewältigende deutsche Vergangenheit auch optisch, auch städtebaulich zu verdrängen suchte. Wir wissen ja, dass durch Stadtsanierung mehr Altbausubstanz vernichtet wurde als durch Luftangriffe. Nun könnte man einwenden, dass Haus- und Bodenspekulation dieser Zerstörung Vorschub geleistet haben, was sicherlich unter anderem richtig ist. Aber, und das stützt meine Überlegung dort, wo diese Spekulation fehlt in Ost-Berlin in der DDR, hat sich auf der Basis einer anders strukturierten Gesellschaft dasselbe ereignet. Man hätte annehmen sollen, dass es ein Akt der Vernunft gewesen wäre, Altbausubstanz zu erhalten und wiederherzurichten, was übrigens auch billiger gewesen wäre, anstatt auf eine bedrückende und erschreckende Weise Tabula Rasa zu machen. Diese vorgeblich sozialistische Stadterneuerung erweist sich jetzt als ein dem Mythos verfallener Vorgang. Ja, der Mythos selber, nämlich die längst verstorbene Utopie, diente als Vorlage für einen Ort, an dem der Mensch zur Idee werden sollte, zu einem Schemen, zu einer Art belebten Kunst am Bau. Damit drückt sich im Städtebau eine besondere Radikalität des Denkens aus, welches mit den Zeitläuften absolut übereinstimmt, dafür es, der Mensch, zum Mittel geworden ist. Dazu bedarf es natürlich der Liquidierung von Historie, von gebauter Geschichte. Dem widerspricht keineswegs die Restaurierung von Altstädten, von baulichen Relikten, denn die zu Tode restaurierten Fachwerkhäuser in Fußgängerzonen verwandeln sich zu Kulissen, wie man sie aus den entsprechenden Filmen kennt. Es gibt eine Art der Wiederherstellung und des scheinbaren Bewahrens von solchen Erbstücken, welche diese zu Mumien macht, zu Museumsstücken, weil diese in einem Umfeld stehen, in dem ja die Zukunft längst stattgefunden hat. Nämlich die Reduktion eines einstmals lebendigen und alle umgreifenden Organismus auf eine geringe Anzahl von Funktionen. Von Zukunft sprechen heißt davon sprechen, dass generell die Funktionalität von maschinellem Charakter zunimmt. Der maschinenlesbare Personalausweis deutet unabweislich darauf hin, dass nicht nur unser Personalausweis von der Maschine überwacht wird, sondern vor allem wir. Und dass wir unser Verhalten danach einzurichten haben und es so zu gestalten, dass es der Maschine nicht widerspricht. Dass es den von allen Maschinen verlangten Normen entspricht. Zu dieser Maschinisierung des Menschen leistet die Stadt Beihilfe und Handlangerdienste. Mir scheint sicher, dass der Verlust unseres Geschichtsbewusstseins den Prozess, den wir selber gegen uns eingeleitet haben, beschleunigt. Vielleicht können wir unser Urteil aufschieben, wenn wir uns unserer selbst als Geschichtsprodukte bewusst werden. Tiere, die ihr Revier derart veränderten, dass Letzteres über ihre Natürlichkeit dominierte. Das Bewusstsein von Geschichte, wie immer fragwürdig und mythosbeladen es sei, enthält und erhält doch noch etwas von Geschichtskontinuität. Ich meine nicht jenes rückwärts oder ins Indianische gewendete Verlangen nach Übereinstimmung mit sich selbst und dem Kosmos. Das ist vorbei. Ich meine das Annehmen und die Kenntnis der Geschichte als eines Dressuraktes, den wir uns selber angetan haben. Sich dieser Herkunft dauernd zu erinnern, stärkt geringfügig die Resistenz gegen das Überwältigtwerden durch die Modern Times. Doch auch in dieser Hinsicht herrscht Ambivalenz. Ein zwiespältiges Gefühl bewegt mich, sehe ich historische Erinnerungstafeln für Größen aus früheren Jahrhunderten an Gebäuden, die 20 Jahre alt sind. An der Vergangenheit festhalten ist dringend geraten. Nicht im Sinne des Konservierens, sondern im Sinne der ständigen Verlebendigung des Gewesenen. Das erfordert ein Festhalten an der verdinglichten Geschichte, an den architektonischen Zeitzeugen. Von der Berliner Mietskaserne bis zum Repräsentationsbau sollen uns die Überbleibsel nicht über ihre eigene Bedingtheit hinwegtäuschen, doch wir wollen sie auch nicht als das exemplarisch Schlechte und Verwerfenswerte verkennen. Lesen wir noch einmal die authentischen Chronisten. Walter Benjamins Kindheit um 1900, noch einmal Franz Hessels Spazierengehen in Berlin, noch einmal Siegfried Krakauers Straßen in Berlin und anderswo, um eine Welt zu erfahren, in der noch das organische Prinzip, das Mechanistische überwog oder vielleicht nur überdeckte. Die Stadt, die Großstadt jener abgelebten Tage war noch Behausung, Versteck, heimliche Freistadt, Bühne des Lebens, Platz einer säkularen Transzendenz. Unsere zeitgenössischen Städte sind ideologische Konstruktionen, geltungssüchtig, protzenhaft, talmihaft, aufs Ökonomische konzentriert und total verwechselbar. Das hat zur Folge, dass wir überall zu Hause sind und nirgends. Die berühmte Unwirtlichkeit unserer Städte hat sich, indem man einen Buchstaben austauscht, zur Unwirklichkeit unserer Städte gewandelt, und diese bildet nun ihre neue Qualität. Insbesondere am Abend, sobald die Dunkelheit topografische und naturbezogene Unterscheidungsmerkmale verdeckt, werden alle unsere Städte zu einer einzigen Stadt. Ob man durch Cuxhaven fährt oder durch Münster, durch Pasing oder Bergen-Enkheim, man kommt sich immer wie in einem farbig beleuchteten Märchen vor, dessen Leitmotiv das Fehlen von Menschen ist. Das künstliche Licht hat die Menschen verdrängt, für sie ist kein Platz mehr, sie gehören vor den Fernseher, wo man ihnen ihr Tun und Lassen vorschreibt, wie es der Maschine gefällt. Wo immer vor uns die Bilder von Metropolen auftauchen, wirken sie austauschbar. Frankfurt, Hongkong, Houston, erhabener himmelhoher Beton, und wir wissen, dass da unten in den Straßen die gleichen Produkte feilgehalten werden, die gleichen Filme laufen, die gleiche Technik den Betrieb in Gang hält. Nicht nur die erwähnte Konditionierung im Sinne der Technik findet da statt, auch eine Vereinheitlichung, um nicht zu sagen Gleichschaltung des Bewusstseins, tritt sehr wahrscheinlich ganz zwangsläufig ein. Die Folgen sind absehbar. Unser Bewusstsein, eine recht heterogene, wenn nicht gar in sich widersprüchliche Angelegenheit, die aus diesen inneren Widersprüchen Kreativität schöpft, muss notwendigerweise verarmen, wenn die Vielfalt seiner Umwelt sich weiterhin rückbildet. Und gerade das, was wir in dieser Endzeit brauchten, nämlich Fantasie, Einfallsreichtum, Mut zu konträren Vorstellungen, Kraft zum Plädoyer für ein friedliches Nebeneinander lebenswichtiger Gegensätzlichkeiten und Divergenzen des Daseins, mit einem Wort, die Vision von etwas ganz anderem, unpopulären, ist in den Mechanismen und Funktionskuben abhanden gekommen, veräußerlicht worden und durch die Medien kanalisiert. Nicht mehr in unserem Kopf sprießen die Phantasmagorien, sondern in der Fantasy-Literatur oder im Film, was bedeutet, dass sie in die Freizeit abgedrängt wurden und somit neutralisiert. Zu diesem Globus fällt einem wahrhaftig nichts mehr ein. Nur im Traum, und das meine ich nicht metaphorisch, erlebe ich noch die Stadt, wie ich sie mir wünschte. Ein anheimelnder Korpus, der bis ins Detail unterschiedlichen Proportionen und Formen unterschiedlichster Ursprünge und Perspektiven. Dieser Traum kehrt immer wieder. In ihm spaziere, ja, flaniere ich durch eine namenlose City, gehe über Brücken und sehe fern auf Brücken S-Bahnen vorüberfahren. Kuppeln wölben sich auf, Türme im Hintergrund der Vedute, vorn schon in sich zusammengesunkene Häuser von Altstädten. Auch Ruinen gibt es noch, eine kretisch-berlinische Mischung. Das ehemalige Stadtschloss ist noch vorhanden, fremdartig jedoch. Ich schreite an einem Kanal entlang, von palastartigen Fassaden begleitet und kann mich nicht satt sehen an dieser überwältigenden Fülle des Unzusammengehörigen. Es handelt sich offenkundig um das Konzentrat einer Stadterfahrung, wie sie bald unmöglich sein wird. Eine Stadt als Ensemble des Individuellen, des jeweils Besonderen und Einmaligen, eben eine Traumstadt, die einem wohl vorschweben, aber nie erbaut werden kann. Selbst wenn man es noch so innig ersehnte, ihre Chancen sind gleich null. Stattdessen arbeitet sich die trostlose Wahrheit immer mehr ans Licht, dass wir Menschen uns eine Wirklichkeit geschaffen haben, der wir als Menschen nicht gewachsen sind. Um diese Wirklichkeit künftig überleben zu können, müssen wir zu anderen werden, als die wir heute sind. Und aus diesem Akt der Unterwerfung unter die unabänderlichen Gegebenheiten und aus der nötigen Selbstverstümmelung resultieren unsere Leiden. Doch wenn diese aufhören, ist es auch mit uns vorbei. Norddeutscher und Westdeutscher Rundfunk. In der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Günter Kunert zu dem Thema Die verbaute Zukunft.